Hey! Hallo! Do you know? Wisst ihr? Those of you who are listening to this devotional in Europe. Diejenigen, die sich diese Andacht in Europa anhören. It will not be long and you have the opportunity to see personally and hug Daniel if you are in the German-speaking world. Es geht nicht mehr lange und ihr könnt Daniel persönlich sehen und ihn umarmen, wenn ihr in der deutschsprachigen Welt seid. Thousands of you are listening to Daniel every day and you've never met him. Tausende hören ihm täglich zu und ihr habt ihn noch nie getroffen. Finally in December we will be in Switzerland and in Germany. Im Dezember werden wir endlich in der Schweiz und in Deutschland sein. In Alemania. And Daniel will be with me. Und Daniel wird mit mir sein. So you can come and see the world's best translator. Du kannst kommen und den weltbesten Übersetzer sehen. And the world cutest translator. Und der süßeste Übersetzer der Welt. But unfortunately not anymore the world's best singing translator. Aber leider nicht mehr der weltbeste Single-Übersetzer. So all of you young ladies, you can come and hug him and admire him, but remember he has a lady. Für alle jungen Frauen, ihr könnt kommen, ihn umarmen und bewundern, jedoch erinnert euch, er hat eine Freundin. Anyhow, let's continue to talk. Wie auch immer, lass uns weitersprechen. So, you have to figure out the names of God and then understand that that's who he actually is. Du musst die Namen Gottes herausfinden und dann verstehen, dass er tatsächlich so ist. So if something happens in your life that is the opposite of who God is, do not blame God. Wenn etwas in deinem Leben passiert und es das Gegenteil ist von dem, wer Gott ist, dann gib nicht Gott die Schuld. You know, you will have what your heart believes. This will always be your experience. Du wirst haben, was dein Herz glaubt. Dies wird immer deine Erfahrung sein. So look what the Bible says in this beautiful scripture in Exodus 17, verse 15. Schau, was die Bibel sagt in dieser schönen Schriftstelle in 2. Mose 17. And Moses built an altar and he called its name Jehovah Nissi, which means the Lord is my banner. Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen Jehovah Nissi. Was bedeutet, der Herr ist mein Banner? You know, the Lord is my banner. This actually means that the Lord is the one who gives me the victory in battle. Der Herr ist mein Banner bedeutet, dass der Herr derjenige ist, der mir in Kämpfen den Sieg gibt. If the Lord's name is that he is your victory, if you have defeat in your life, it has nothing to do with God. Wenn der Name Gottes ist, dass er dein Sieg ist, hat es mit Gott nichts zu tun, wenn du im Leben Niederlagen hast. Reject the lie that God is the one who is sending you into the wilderness. Weise die Lüge zurück, dass Gott derjenige ist, der dich in die Wüste schickt. But the Bible says in Deuteronomy. Die Bibel sagt in 5. Mose 8. I am the Lord your God who led you into the wilderness to test your heart. Ich bin der Herr dein Gott, der dich in die Wüste führt, um dein Herz zu prüfen. Well, listen. Hör zu. Are you an old covenant Jew that walks with God in that kind of a relationship? Bist du ein Jude des alten Bundes, der mit Gott in einer solchen Beziehung steht? I am not. Ich bin es nicht. Besides that, if you look at the whole thing, we misunderstand everything that happened in the desert. Darüber hinaus, wenn du alles anschaust, missverstehen wir alles, was in der Wüste passierte. God never took his people to the desert in order to make life hard and miserable for them. Gott führte sein Volk nie in die Wüste im Wissen, ihr Leben für sie elend und hart zu machen. But he took them there because he desired for them to take them to the promised land. Er führte sie dorthin, weil er für sie wünschte, sie ins verheißene Land zu bringen. And they didn't all fit into an airplane, so that's why they had to walk. Sie passten nicht alle in das Flugzeug und deshalb mussten sie zu Fuß gehen. So the journey through the wilderness was the journey to the promised land, not the journey to walk around in a desert dry land. Also war die Reise durch die Wüste die Reise in das verheißene Land, nicht eine Reise, um in einem trockenen, öden Land umherzugehen. If they would have trusted the goodness of God, they would have had a wonderful time in the wilderness. Cloud of fire, cloud of protection, food supernatural. Come on, people, let's party. Wenn sie der Güte Gottes vertraut hätten, hätten sie in der Wüste eine wundervolle Zeit gehabt. Feuersäulen, Schutzwolken, übernatürliches Essen. Kommt, Leute, lasst uns feiern. You know, we have so many warped ideas about God and we have Bible verses to back them up with. Wir haben so viele verdrehte Ideen über Gott und wir haben Bibelverse, um sie zu untermauern. The Lord is your banner of victory, so if you don't experience victory, don't blame it on God. Der Herr ist dein Siegesbanner. Wenn du keinen Sieg erlebst, dann beschuldige nicht Gott. Look, whenever it gives a name to God, it actually uses the Hebrew word Yahweh. Wann immer Gott einen Namen hat, wird das hebräische Wort Yahweh benutzt. Or as we say in English, Jehovah. Oder wie wir im Englischen sagen, Jehovah. So Jehovah is the name and then God adds the second part of the name like Reinhard Hitler. Jehovah ist der Name und dann fügt Gott den zweiten Teil hinzu, wie Reinhard Hitler. So look at Psalms 23 verse 1. Schau dir Psalm 23 Vers 1 an. The Lord is my shepherd, I shall not want. Here it literally says Yahweh Ra. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Hier steht wortwörtlich Yahweh Ra. Listen, my name is Shepherd. That means nothing is gonna ever be lacking. Gott sagt, mein Name ist Hirte, was bedeutet, dass nie etwas fehlen wird. So if you don't experience the provision and the satisfaction of God that lacks nothing, you are not experiencing God and his nature by his name. Wenn du nicht die Versorgung und Erfüllung von Gott erlebst, wo es keinen Mangel gibt, erlebst du nicht Gott und sein Wesen gemäß seinem Namen. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. His name. Sein Name. The God who himself says, I am Jehovah Rapha, my name is the healer, how can he make you sick? Der Gott, der selber sagt, ich bin Jehovah Rapha, ich bin der Heiler, wie kann er dich krank machen? See, this is not congruent. Siehst du, das stimmt nicht überein. So you have to understand, God's name is God's nature and character, that's how he will act. Du musst verstehen, dass Gottes Name sein Name und sein Charakter ist. So wird er handeln. People try to believe the promises of God without believing in the goodness of God. And that's very complicated. Menschen versuchen, den Verheißungen von Gott zu glauben, glauben jedoch nicht an die Güte Gottes. Und das ist sehr kompliziert. I believe in the promise of God. Ich glaube an die Verheißungen Gottes. I do believe they're important. Ich glaube, dass sie wichtig sind. In fact, Daniel knows how many promises of God there are in the Bible. Daniel weiß, wie viele Verheißungen es in der Bibel gibt. He knows exactly there are 7,487 promises in the Bible. Er weiß es genau. Es stehen 7,487 Verheißungen in der Bibel. I knew he would know that. Ich wusste, dass er das weiß. So look, are the promises wonderful? Schau, sind die Verheißungen wundervoll? Yes. Ja. Do they belong to us? Gehören sie uns? Yes. Ja. But the promise is not going to happen if you first don't focus on God's nature and character. Doch wird die Verheißung nicht eintreffen, wenn du dich nicht zuerst auf Gottes Wesen und Gottes Charakter konzentrierst. Because in the time of difficulty you will doubt the promise because you first doubted his goodness. Denn in Zeiten von Schwierigkeiten wirst du die Verheißung anzweifeln, weil du zuerst an seiner Güte gezweifelt hast. Everything that God has promised you is backed up by who he is. Alles, was Gott dir verheißen hat, ist begründet in dem, wer er ist. So convince your heart of who he is and then it's going to be very easy to believe what he says. So überzeuge dein Herz, wer er ist und dann wird es sehr einfach sein, zu glauben, was er sagt. Tomorrow we're going to keep going. Morgen geht es weiter. I'm enjoying this series, I hope you are. Ich genieße die Serie, ich hoffe du auch.